Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und ich sende wie immer live ungeschnitten und frisch von der Webcam. Und ich habe, nachdem ich hier dieses schöne Buch gekriegt habe, Marx Kapital, das ist so eine Art Volksausgabe, also gemeinverständliche Ausgabe, eine Ausgabe von 1920, hatte ich schon in dem Unpacking, anstatt einer Rezension, habe ich überlegt, dass ich mir immer mal wieder ein Schnipsel rauspicke, entweder zufällig oder Entschuldigung, zufällig oder irgendwie anders und ein paar Sätze dazu sage. Ich bin überhaupt kein Marx-Experte, ich habe im zarten Alter von irgendwann 16 oder so das hier mal gelesen und das in der Schule gelernt, was man über Marx so lernt und fand es eigentlich ganz interessant. Und das ist so eine allgemeinverständliche Ausgabe. Das hat wahrscheinlich den Vorteil, dass wenn ich da irgendwo reinpicke, dass ich dann auch verstehe, worum es geht. Weil manchmal kommen da wahrscheinlich so ein paar Konzepte vor. Also ein bisschen was haben wir auch im Studium über marxistische Literaturwissenschaft und so gemacht. Aber das ist es dann. Und hier gleich auf Seite 1 geht es eigentlich los. Die politische Ökonomie handelt von der wirtschaftlichen Versorgung der Menschen mit den Gütern, deren sie zu ihrem Lebensunterhalt bedürfen. Dies geschieht in der modernen kapitalistischen Staaten ausschließlich durch den Kauf und Verkauf von Waren, in denen deren Besitz sich die Menschen setzen, indem sie für das Geld kaufen, das ihr Einkommen bildet. Das finde ich ja schon mal ganz interessant aus verschiedenen Gründen. Also erstmal geht es hier offenbar nur um die Herstellung, Kauf und Verkauf von Waren. Und wenn wir so um uns gucken, ist ja inzwischen, glaube ich, 40% der Bevölkerung sind in der Industrie beschäftigt. Dann gibt es noch einen gewissen Prozentsatz im Handwerk. Wie hoch der ist, weiß ich nicht so genau. Und dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die sind im Bereich Dienstleistungen, Angestellte, Bürojobs und so weiter. Das, was man so Wissensarbeiter nennt. Und selbst die 40%, die in der Industrie sind, die sind ja nicht alle am Fließband, sondern da sind auch viele Wissensarbeiter drunter. Das heißt, die allermeisten Menschen sind nicht mit der Herstellung und dem Verkauf von Waren beschäftigt, zumindest nicht direkt, sondern eher indirekt. Manche sind überhaupt nicht mit der Herstellung und dem Verkauf von Waren beschäftigt, sondern ausschließlich mit Dienstleistungen, also der ganze gesamte Gesundheitssektor und so weiter und so fort. Und zum Teil war das ja auch schon zu Marxens Zeiten so, da gab es auch schon eine ganze Menge Leute, die eigentlich gar nicht in diesem Produktivitätskreislauf drin waren, sondern irgendwelche anderen Funktionen in der Gesellschaft erfüllt haben. Sei es Kultur, also selbst wenn ich ein Theaterstück habe, ist es ja, gut, man könnte sagen, dieses Theaterstück ist dann auch eine Ware. Also wenn ich natürlich sage, meine Arbeitskraft ist die Ware, die ich verkaufe, dann ist das nicht ganz falsch. Und natürlich, irgendwo endet jeder Wertschöpfungsprozess an irgendeinem Punkt da, wo eine Ware verkauft wird. Also entweder kauft einer ein Haus oder er kauft ein Laib Brot oder er kauft eine Gurke oder sonst irgendwas. Aber ich fand es jetzt interessant, dass er das sozusagen die Ware als Hauptelement nimmt und nicht sagt, Waren, Dienstleistungen, kulturelle Elemente und so weiter und so fort. Und dann auch politische Ökonomie. Heute würde man sagen, die Wirtschaftswissenschaften oder irgendwie sowas, ja. Also er nennt das einfach politische Ökonomie und also die Ökonomie der Polis, also das Wirtschaften in der Gemeinschaft. Ja. Aber ich fand also ganz interessant, dass er das primär eben hier auf die Warenströme kapriziert hat und sich da kapriziert hat. Und dann finde ich noch was anderes interessant, nämlich dass es eben gerade aktuell Ansätze gibt, also diese ganze Coworking-Bewegung, da ist ja die Idee, dass man also nicht nur gemeinsam in irgendeinem Raum arbeitet, sich ein Büro teilt, sondern dass man auch sozusagen einen nicht monetären Leistungsaustausch macht. Und ich mache das auch mit dem einen oder anderen, dass die mir was helfen und ich helfe denen was und so weiter und so fort. Also, dass nicht immer alles vermittelt über Geld läuft und es wird dann auch nicht stundenweise aufgerechnet oder sonst irgendwas, sondern man gewinnt daran so eine Art Balance. Also das fand ich schon mal ganz interessant und das war jetzt der Anfang. Den habe ich eigentlich zufällig aufgeschlagen, habe aber dann gedacht, das ist vielleicht eine ganz gute Passage, über die man mal reden könnte. Also das ist hier das Kapitalkritik der politischen Ökonomie und gemeinverständliche Ausgabe besorgt von Julian Borchert im Westhafen Verlag und kostet, wenn ich mich jetzt recht entsinne, 19,90. Ich werde da immer mal wieder ein Schnipsel draus verwenden. Wahrscheinlich kommen die bei YouTube ein bisschen häufiger und im Blog ein bisschen seltener, weil ich sie dann auch verpodcasten will. Und da will ich den Podcast-Abonnenten nicht andauernd meine Stimme zumuten. Okay, den YouTubern, YouTube-Zuschauern mute ich sie auch zu. So mag sein. Die Idee ist, etwas mehr zu podcasten und zu YouTuben in nächster Zeit. Lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Ich freue mich über Däumchen nach oben. Ich freue mich über Weiterempfehlungen und Abos und wenn ihr auf die Glocke drückt. Und ich freue mich über Podcast-Abos und so weiter und so fort. Bye, bye und danke.